Greta als Heldin. Am 20. August 2018 setzte sich eine damals 16-Jährige zum ersten Mal mit einem Pappschild mit der Aufschrift Schulstreik für das Klima vor den schwedischen Reichstag. Im Februar 2019 schon sprach sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos, im September 2019 dann beim UN-Klimagipfel in New York vor den mächtigsten Menschen der Welt. Das Time Magazine wählte sie Ende 2019 zur Person des Jahres, als jüngster Mensch in der Geschichte dieser Auszeichnung. Wenn der Klimaschutz keine Heldinnen kennt, könnte Greta Tintin Eleonora Ehrenmann Thunberg möglicherweise die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. Ihr Weg ähnelt tatsächlich in einigen Punkten erstaunlich genau dem Monomythos. Eine junge Frau, durch ihr Asperger-Syndrom von klein auf gewohnt, anders zu sein, beginnt, die kaputte Welt zu hinterfragen, in die sie hineingeboren wurde. Im Unterschied zu fast allen anderen Menschen kann sie die Augen nicht vor den Widersprüchen unserer Zeit verschließen. Anders als wir urteilt sie nicht nach Gefühlen, sondern nur nach Zahlen. Und die sind hinsichtlich des Klimas mehr als niederschmetternd. Doch statt sich wie viele andere ohnmächtig zu fühlen und zu resignieren, tut sie das einzig Vernünftige, nämlich alles, was in ihrer Macht steht. Sie riskiert zunächst ihre Schulkarriere und folglich ihre Jugend, ihre Privatsphäre und Freiheit. Schon am ersten Tag, als sie sich vor das Parlament setzt, opfert sich Greta Thunberg auf gewisser Weise für die ganze Welt. Und nur weil sie bereit ist, ihre Reise konsequent fortzusetzen, schafft sie es, die Welt ein wenig zu verändern. Schon 2019 beginnen erste weltweite Schulstreiks mit Zehntausenden Teilnehmerinnen, die im Laufe der Jahre ihrerseits global aktiv werden und Millionen Unterstützerinnen aktivieren. Fridays for Future, die Jugendbewegung, die sich hinter Greta Thunberg versammelt, gilt heute als eine der einflussreichsten Bewegungen unserer Zeit und bringt überall auf der Welt neue Heldinnen hervor. Greta hat nicht nur sich selbst, sondern viel und viele mehr transformiert. Doch wieso ausgerechnet sie?